Ein Mörder geht um in der kleinen französischen Stadt. 4 kleine Jungen sind bisher getötet worden und nun richten sich die Anschläge offenbar auch gegen Elise Andrioli, die nach einem Bombenanschlag, bei dem ihr Verlobter umkam, blind, bewegungslos und stumm im Rollstuhl sitzt. Nur denken kann sie und die schrecklichen Dinge anhören, die ihr die kleine Virginie zuflüstert. Denn Virginie, deren Halbbruder Renaud ebenfalls unter den Mordopfern war, behauptet, den Mörder, den sie die Bestie der Wälder nennt, zu kennen. Im Dunkel der Wälder von Brigitte Aubert, 2. Teil. Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Barbara Reitz. Bearbeitung Valerie Stiegele. Regie Thomas Leutzbach. Er hat die Scheibe eingeschlagen, die Tür von innen aufgeschlossen. Jetzt ist er im Zimmer. Ich bediene den Knopf an meinem Rollstuhl, weiche zurück. Ich drücke mich in meinen Sitz, warte auf den Schlag, warte, dass mich jemand erwürgt, mir ein Messer ins Herz stößt, mich umbringt. Dieses Schweigen ist das Schlimmste. Erbarmen. Hilfe. Nein. Ich will nicht. Ich will nicht sterben. Yvette und Jean. Ich glaube, ich werde vor Erleichterung ohnmächtig. Da sind wir wieder, Mademoiselle Elise. Hoffentlich haben Sie sich... Was ist denn das? Schauen Sie bloß, Jean. Ja. Die kaputte Fensterscheibe. Aber kein Wunder. Ein Riesenstein mitten im Zimmer. Ein Glück, dass Mademoiselle Elise nicht getroffen worden ist. Bestimmt war das einer von diesen Fixern, die sich am Bahnhof herumtreiben. Das es wird immer schlimmer. Ja. Man kann nicht mehr aus dem Haus gehen. Hat jemand angerufen? Ach ja? Nein, da ist keine Nachricht. Jetzt ist mir klar, was der Eindringling hier gesucht hat. Die Nachricht von Stefan auf dem Anrufbeantworter musste gelöscht werden. Erst hat er Stefan in der Telefonzelle niedergeschlagen, dann ist er hierher gekommen. Aber warum versucht man, mich in all das hineinzuziehen? Seit Tagen rechne ich damit zu hören, dass man Stéphane Miguins Leiche gefunden hat, aber nichts. Alle sind angespannt, nervös, gereizt. Wie mir das alles auf die Nerven geht. Diese Stadt. Dieses Leben. Deine ewigen Vorwürfe. Welche? Ich habe es so satt. Glaubst du ich nicht? Du wolltest doch wegziehen aus Marseille. Ja. Und es war mein Sohn, der hier ermordet wurde, falls du das vergessen haben solltest. Ja, und was ist mit Virginie? Was soll sein? Ja, sie ist schließlich auch noch da. Es ist unglaublich, wie schnell die Leute meine Anwesenheit vergessen. Sie reden in meiner Gegenwart, als wäre ich nicht da. Ein blödes. Überhaupt hat sich Pauls Verhalten mir gegenüber sehr verändert. Sein Charme, seine Liebenswürdigkeit, wie weggeblasen. Stéphane Miguin wurde als wichtiger Zeuge im Zusammenhang mit den Mordfällen von Boissy-les-Colombes gesucht. Er wurde tot auf dem Rastplatz von Étrey an der Autobahn A21 aufgefunden. Was hat er gesagt? Die Polizei geht von Selbstmord aus. Stéphane? Abschiedsbrief gefunden. Tot? Ja, er hat Selbstmord begangen. Schrecklich. Nein, das ertrage ich nicht. Ich möchte schreien können, protestieren. Es war kein Selbstmord. Die Bestie hat Stéphane umgebracht und das Ganze als Selbstmord getarnt, um ihm die Schuld für die Morde in die Schuhe schieben zu können. Damit ist der Fall abgeschlossen und der Mörder hat seine Ruhe. Die einzigen Hindernisse, die jetzt noch übrig bleiben, sind Virginie und ich. Es ist kühl geworden, wir müssen heizen. Yvette schimpft auf das Wetter und den verfrühten Kälteeinbruch. Oktober. Ein Jahr ist es her, dass Benoit tot ist. Ein Jahr, dass ich mich in einen lebenden Leichnam verwandelt habe. Das heißt, Sie haben im Kofferraum von Stefans Wagen Blutspuren entdeckt. Blutgruppe AB, ja, wie der kleine Masnel. Und Blutgruppe 0, wie Mathieu Golbert. Das ist doch Wahnsinn. Ich kann es einfach nicht glauben, dass Stefan diese abscheulichen Morde begangen hat. Er hat es doch selbst in seinem Abschiedsbrief geschrieben. Er bittet um Verzeihung für das, was er den Kindern angetan hat. Aber der Abschiedsbrief war mit der Maschine getippt. Auf Stefans Firmenpapier. Er trug nur Stefans Unterschrift. Jeder hätte ihn schreiben können. Stefan war immer so freundlich und heiter. Und Mademoiselle Elise hat er geradezu angeschwärmt. Tja, wer sieht schon hinein in die Menschen. So, das war's für heute. Wissen Sie was, Madame Yvette? Heute hatte ich den Eindruck, dass die Muskeln von Mademoiselle Elise sich immer wieder zusammenziehen. Wirklich, als würde sie sie bewusst anspannen. Wenn du wüsstest, wie ich sie anspanne und welche Energie ich aufbringe. Tatsächlich? Also das ist ja eine enorme Verbesserung. Das müssen wir unbedingt Dr. Rebo sagen. Ich will mich bewegen. Kommen Sie. Ich muss mich bewegen. Tschüss, Mademoiselle Elise. Wenn ich diesen verfluchten Zeigefinger rühren kann, ist auch noch anderes möglich. Ich muss um Entschuldigung bitten, dass ich unangemeldet komme, aber die Umstände... Mein Name ist Issa. Große Sensation für Yvette. Der Kommissar, die Koryphäe, die nach dem Mord an dem kleinen Masnet aus Paris zur Verstärkung der hiesigen Polizei geholt wurde, macht uns einen Überraschungsbesuch. Nehmen Sie doch Platz, Herr Kommissar. Danke. Wenn Sie gestatten, dann würde ich jetzt gerne lieber alleine mit Mademoiselle Andrioli reden. Ich bin dann in der Küche. Dankeschön. Dieser Kommissar hat eine sympathische junge Stimme. Sie passt eigentlich gar nicht zu Virginies Beschreibung. Ein Clown mit gelben Haaren, Schnurrbart und dicker Hornbrille. Sie haben sicher die letzten Entwicklungen in der Angelegenheit Stefan Miguel verfolgt? Die Blutspuren in seinem Wagen und so weiter. Alle sind überzeugt, dass Miguel der Mörder war. Aber mich befriedigt diese Lösung nicht. Mich auch nicht, ganz und gar nicht. Wenn ich recht habe und er ist unschuldig, heißt das, dass der Mörder seinen Wagen benutzt hat. Er muss Stefan also gut genug gekannt haben, um ihn geliehen zu bekommen. Ich habe gehört, Stefan Miguel mochte sie gern, Mademoiselle Elise. Was mich übrigens nicht wundert. Ein Kompliment. Ein Kompliment von einem Polizisten. Glauben Sie, dass er die Verbrechen begangen hat? Natürlich glaube ich es nicht. Stefan, niemals. Ich versuche, mich mit einem abgewinkelten Zeigefinger deutlich zu erklären. Danke. Das war mir wichtig. Mir ist sehr an Ihrer Meinung zu diesem Fall gelegen. Ich wünschte, ich könnte ihm von Stefans Anruf erzählen und von der gelöschten Kassette. Wir müssen demnach davon ausgehen, dass ein gefährlicher Mörder weiterhin frei herumläuft. Offen gestanden wäre ich sehr dafür, dass Sie den Winter anderswo verbringen. Mademoiselle Elise. Zum Beispiel bei Ihrem Onkel. Aber das müssen Sie entscheiden. Auf Wiedersehen. Wie lange er meine Hand zum Abschied gehalten hat. Na, ist er weg, der eingebildete Pinsel? Inspektor Gassin ist ganz schön sauer, dass die in Paris ihm ausgerechnet diesen Clown vor die Nase gesetzt haben. Ich hänge düsteren Gedanken nach. Elens Besuch am Nachmittag. Sie war wieder sehr erregt. Mir schien, als habe sie getrunken. Ich weiß noch, wie wir vor 7 Jahren beschlossen haben, hierher zu ziehen. Die Ruhe, das Landleben, die Lebensqualität. Was für ein Schwachsinn. Dieser Ort bringt Unglück. Wir müssen hier weg, aber Paul sagt, das ist unmöglich. Seine Karriere ist ihm eben wichtiger als alles andere. Das glaube ich allerdings inzwischen auch. Wissen Sie, Lise, ich habe mich oft gefragt, was mein Sohn tun wird, wenn er groß ist. Merkwürdigerweise habe ich ihn immer mit wehendem Haar am Steuer eines Segelschiffs gesehen. Mein Sohn, sagt Elaine. Sie muss an Renaud gehangen haben, als wäre er ihr eigenes Kind. Und doch hatte ich in meinem tiefsten Innern eine böse Vorahnung. Wie von einem kommenden Unglück. Und ich habe recht gehabt. Man hat ihn mir genommen, meinen Liebling. Mein Gott. Die arme Elaine. Es geht ihr wirklich schlecht. Und ich kann ihr nicht helfen. Ich werde Ihnen etwas sagen, was ich bisher keiner Menschenseele anvertraut habe. Paul ist nicht der Vater von Virginie. Beinahe hätte ich mich an dem Kaffee verschluckt, den sie mir hinhält. Paul nicht Virginies Vater? Weiß er das? Als ich ihn kennenlernte, war ich im zweiten Monat schwanger. Ich habe ihm nichts gesagt, auch Virginie weiß es nicht. Sie wird den anderen sowieso nie im Leben kennenlernen. Der andere? Was er ihr wohl angetan hat, dass sie so von ihm spricht? Ich war sehr jung, als ich ihn kennenlernte. Wenn ich geahnt hätte, was für ein Mensch er ist. Damals wollte ich nur raus. Raus aus meinem Elternhaus. Mein Vater war ein angesehener Arzt, aber hat meine Mutter und mich geprügelt. Und Schlimmeres. Aber lassen wir das. Na, Yvette? Noch ein Gläschen? Nein, Jean. Nicht für mich. Und Sie, Mademoiselle Elise? So ein Angebot lehne ich doch nicht ab. Der Wein rinnt in meinen Mund, über meine Zunge, meinen Gaumen. Köstlich. Wer das ist, noch so spät? Geh doch endlich, Yvette. Diese Klingelei ist ja nervtötend. Ich komm ja schon. Elise, Ihre Hand, Ihre linke Hand. Was ist mit meiner Hand? Aber ja, sie befindet sich in Höhe meines Gesichts. Ich habe die linke Hand gehoben. Ich habe sie bewegt. Ganz einfach so. Versuchen Sie es noch einmal. Ich spüre ein Zittern im Handgelenk. Ganz ruhig bleiben, Elise, entspannen. Jetzt. Ich hebe und senke die Hand wie ein braver Hund, der seinem Herrchen immer wieder den Ball apportiert. Bravo, Elise. Ich bin sicher, bald können Sie auch die Finger bewegen. Ich muss sie finden, verstehen Sie? Aber ich weiß nicht, wo sie ist. Sie war am Nachmittag hier. Das ist schon mehr als 4 Stunden her. Was ist denn passiert? Paul und Elaine haben sich gestritten und Elaine ist weggelaufen. Ja, sie ist völlig am Ende. Sie hat Depressionen und nimmt viel zu viel Tabletten. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Mir kommt ein furchtbarer Verdacht. Will Paul Elaine etwa auch aus dem Weg schaffen? So wie Sophie aus dem Weg geschafft wurde? Diesmal vielleicht, meine Frau war depressiv. Sie hat sich von der Brücke gestürzt. Wollen Sie uns etwas sagen, Mademoiselle Elise? Elise, wissen Sie, wo Elaine ist? Es ist genial, die Hand bewegen zu können. Durch eine winzige Bewegung von rechts nach links kann man ein Nein andeuten. Ja. Also, hören Sie, Yvette, falls sie sich hier bei Ihnen meldet, dann sagen Sie ihr, dass es mir leid tut und ich zu Hause auf Sie warte. Mach ich gern. Ja, ich kann auf der Heimfahrt einen kleinen Umweg machen und auch nach Elaine Ausschau halten. Man kann ihr wissen. Ja, danke schön. Beim Aufwachen am nächsten Morgen denke ich zuerst an meine Hand. Wenn sie sich nun nicht mehr bewegt. Aber das Wunder wiederholt sich und ich schwebe in einem Zustand dümmlicher Glückseligkeit. Gott sei Dank braucht man sich auch um Elaine keine Sorgen mehr zu machen. Paul rief noch am Abend an, dass Elaine kurz nach seiner Rückkehr nach Hause gekommen und alles wieder in Ordnung sei. Ich habe mit Dr. Raybaud gesprochen. Er kommt später vorbei. Ach, Elise, mein Liebes. Das mit Ihrer Hand ist einfach wunderbar. Jetzt wird Professor Combré Sie bestimmt operieren. Aber da ist noch etwas Trauriges. Joris, der Sohn von Lavenac, ist tot. Es ist heute Nacht passiert. Eben wurde es im Radio durchgegeben. Joris Lavenac, ich erinnere mich an ihn. Ein Junge von 12, sehr klein für sein Alter. Ein Western-Fan, er kam oft ins Kino. Er ist auf die Bahngleise gefallen und vom Zug überfahren worden. Entsetzlich. Wie konnte das passieren? Man hat ihn nur durch ein Armband mit seinem Namen identifizieren können. So verstümmelt war er. Ich bin wie versteinert. Wieder ein Kind und rein zufällig wird es vom Zug so zugerichtet, dass man nie erfahren wird, was wirklich geschehen ist. Und rein zufällig war Paul gestern Abend um diese Zeit unterwegs. Und Monsieur Jean ebenfalls. Wie schnell sie beide bereit waren, nach Elaine zu suchen. Hallo Virginie. Hallo Elaine. Hallo Lise. Ich habe eine 2 im Diktat geschrieben. Oh, super, du kannst richtig die Hand heben. Hast du gesehen, Mama? Lise kann die Hand bewegen. Mach es nochmal. Das ist aber schön, Lise. Ich freue mich für sie. Dann geht es wenigstens einem gut. Bald kannst du den ganzen Arm bewegen und die Beine und alles. Dann gehen wir spazieren. Mit Renault und mit Joris auch. Alle denken, dass der Zug ihn überfahren hat. Aber ich weiß es besser. Die Bestie hat ihn unter die Räder gestoßen. Plumps. Hilfst du mir? Ja. Manchmal ist Virginie wirklich ein echtes Herzchen. Haben Sie schon gehört, Lise? Von dem Unfall, den der kleine Joris hatte. Auf dieser Stadt liegt ein Fluch. Eine Katastrophe nach der anderen. Wissen Sie, Lise, ich habe so etwas schon einmal erlebt. Ich hoffte, ich müsste es nie wieder erleben. Aber ich glaube, der Fluch folgt mir. Außer wenn Toni... Toni? Wer ist denn das? Hoffentlich kommt Yvette nicht so schnell wieder zurück. Erzähl, Elaine. Niemand weiß etwas von ihm. Aber er ist der Vater von Virginie. Wir waren nicht verheiratet. Es war die Hölle mit ihm. Er war gewalttätig und gemeingefährlich. Einmal hat er mir sogar den Arm gebrochen. Sie haben ihn eingesperrt in einer Anstalt, wegen Mord. Er wird nie im Leben mehr rauskommen. Aber manchmal frage ich mich, wenn er nun doch, wenn er hierher kommt, um Virginie zu holen. Ein Psychiater hat mir mal erklärt, es sei normal, dass Frauen, die eine schlimme Kindheit hatten, sich Männer suchen, die ihrem Vater ähnlich sind. Und dann, als ich glaubte, alles hinter mir gelassen zu haben, als Paul und ich heirateten und wegzogen, ist die Sache mit Renaud passiert. Alles ging wieder von vorne los. Der Fluch verfolgt mich, Lise. Ich kann nicht mehr. So, hier ist ein schönes, kühles Bier für die Erwachsenen und ein Orangensaft für Virginie. Frisch gepresst. Ich habe ihn ausgepresst. Das ist aber schön, Liebes. Mein Gehirn arbeitet auf Hochtouren. Warum haben Sie diesen Toni eingesperrt? Elaine sagt, er hat einen Mord begangen. Wenn er nun aus der Anstalt ausgebrochen ist und sich die neue Adresse von Elaine beschafft hat. Wenn er hier in der Stadt ist. Vielleicht hat er sich Virginie als Vater zu erkennen gegeben. Das würde erklären, warum sie ihn schützt. Warum hat die Polizei diese Möglichkeit nie in Betracht gezogen? Halt! Die müssen nichts von seiner Existenz wissen. Elaine und Toni waren ja nie verheiratet. Wenn ich doch meine Hand wieder richtig gebrauchen, Fragen aufschreiben, in der Vergangenheit herumstochern könnte, dann wäre der Fall bald gelöst. Versagen, das vergebliche Einwirken des Willens auf die träge gewordenen Muskeln. Yvette ist einkaufen gegangen und hat eine von den Kassetten in den Rekorder eingelegt, die sie in der Bücherei für mich ausgeliehen hat. Bestie Mensch von Emile Zola. Ich mag Zola sehr, auch wenn mir der Titel unter den gegebenen Umständen nicht sonderlich geschmackvoll erscheint. Das Schlimmste war, dass er vorhin, als er sie halbnackt angetroffen, geglaubt hatte, die Sache werde tatsächlich abermals schiefgehen. Denn sobald sich sein alter Schauer wieder einstellte, war er nicht mehr länger Herr über sich. Es war kein Vergnügen. Keine Freude. Es war notwendig. Was denn das? Unumgänglich. Ich musste sie töten. Das ist eine andere Kassette. Ich musste sie an mich drücken, bis sie sich nicht mehr bewegten. Bis sie ihren Frieden hatten. Ich will das nicht hören. Schaltet dieses Band ab. Ich wollte sie festhalten. Etwas von ihnen zurückbehalten. Aber das versteht ja niemand. Plötzlich kommt mir ein grauenvoller Gedanke. Jemand ist da. Hier im Zimmer. Dicht neben mir und hört sich selbst mit einem Grinsen reden. Diese arme Idiotin in ihrem Rollstuhl. Man müsste diese unnütze Kreatur ausmerzen. Den Bauch aufschlitzen, das Herz herausreißen, zusehen, wie sie langsam stirbt. Ich hasse dich, Elise. Die anderen habe ich geliebt. Dich hasse ich. Eine Hand packt mich am Arm. Warm, lebendig. Ich träume nicht. Ich schreie innerlich so laut, dass ich den Eindruck habe, mein Kehlkopf müsste zerspringen. Jetzt fasst sie nach meinem Hals, drückt zu und dann etwas Kaltes. Es bohrt sich in mein Fleisch. Hilfe, Hilfe, oh Gott, oh mein Gott, so hilft mir doch. Es tut so weh, es tut so weh, es tut so weh. Mademoiselle Andrioli? Sind Sie da? Der Kommissar! Schnell, schnell! Komm rein! Ich habe mir erlaubt, hereinzukommen. Mademoiselle Andrioli, die Tür stand offen. Aber was ist denn passiert? Sie bluten ja. Vorsichtig, Sir! Die Bestie muss im Zimmer sein, in irgendeiner Ecke versteckt. Verflucht, warum kann ich nicht sprechen? Bleiben Sie ganz ruhig. Ich rufe einen Krankenwagen. Alles ist gut. Nein, gar nichts ist gut. Die Bestie wird erst dich und dann mich töten, genauso wie sie es mit den Kindern gemacht hat. Weinen Sie nicht. Es ist ja vorbei. Der Krankenwagen kommt gleich. Wissen Sie, wer Sie überfallen hat? Nein, das ist es ja. Bleiben Sie ganz ruhig. Haben Sie die Person erkannt? Nein, die Kassette. Er muss sich die Kassette anhören. Trotz der stechenden Schmerzen im Arm hebe ich die Hand und versuche, auf den Radioapparat zu deuten. Vorsicht! Überanstrengen Sie sich nicht. Was wollen Sie mir sagen? Der Schrank? Nein? Die Wand? Die Stereoanlage? Nein, da ist nichts. Neben dem Apparat liegt nur eine Kassette. Bestie Mensch von Solar. Das Schwein hat die Kassette an sich genommen, ehe Issa hereingekommen ist. Ich fühle mich schlapp, mir ist kalt vor Enttäuschung. Wieder einmal keine Chance, etwas zu beweisen. Da ist der Krankenwagen. Gleich kümmert man sich um Sie. Machen Sie sich keine Sorgen. Er legt den Arm um meine Schultern. Er riecht nach Rasierwasser. Ja. Warum sollte ich mir auch Sorgen machen? Als ich aufwache, liege ich in einem Bett. Alles ist ruhig. Blumenduft. Eine Sekunde lang kommt mir der grauenvolle Gedanke, ich könnte in einer Leichenhalle aufgebahrt sein. Dann spüre ich Schmerzen im rechten Arm. Nicht den Arm bewegen! Sie sind gerade genäht worden. Am rechten Arm haben Sie eine ganz schön lange Wunde. Am linken sind ein paar Schnitte. Sie haben uns einen mächtigen Schreck eingejagt, Mademoiselle Andrioli. Ich bin es, Florent Cassin. Cassin? Warum er? Wo ist Issa? Ihre Haushälterin ist ohnmächtig geworden, als sie von der Sache gehört hat. Sie kam vom Einkaufen und sah gerade noch den Krankenwagen davonfahren. Wir gehen der Sache nach. Hat die Person, die sie überfallen hat, irgendetwas gesagt? Nicht wirklich. Nur auf der Kassette. Wie soll ich das erklären? Hat er gesagt, was er wollte? Wollte er... Ich meine... Hat er versucht, sie zu missbrauchen? Plötzlich verstehe ich. Für Gassin handelt es sich um einen einfachen Überfall, der nichts mit dem Kindermörder zu tun hat. Ein Angriff auf eine alleinstehende Frau, nichts weiter. Wo ist Issar? Mit ihm will ich sprechen. Er ist der Einzige, der mich versteht. Elise, mein Kleines. Oh mein Gott, ich habe solche Angst um sie ausgestanden. Und dabei war ich überzeugt, die Tür abgesperrt zu haben. Er wäre trotzdem hereingekommen, meine arme Yvette. Ich wollte, ich könnte dich in den Arm nehmen und trösten. Ich darf nicht länger bleiben. Paul und Elaine sind auch da, aber die Schwester lässt sie nicht rein. Sie sagt, sie brauchen Ruhe. Ich bin so froh, dass sie noch am Leben sind. Ich auch, meine gute Yvette, auch wenn mein Arm höllisch schmerzt. Der Arm, in dem ich bisher keinerlei Gefühl hatte. Offenbar ist so ein Schrecken therapeutisch sehr wirksam. Wenn ich nach jedem Mordanschlag ein Glied mehr bewegen kann, werde ich mich nachts in den verrufensten Vierteln spazieren fahren lassen. Bis morgen, mein Liebes. Schlafen Sie gut. Ich liege da und versuche zu denken. Die Bestie hat die Kassette für mich vorbereitet. Er muss seine Stimme mit einem dieser Stimmmodulatoren aus dem Versandhauskatalog verfremdet haben. Da war doch etwas Merkwürdiges mit Isab, über das ich nachdenken wollte. Aber ich bin zu müde, die Gedanken schwimmen weg. Sie haben mir wohl ein Beruhigungsmittel gegeben. Gleich schlafe ich ein. Ich bin in Sicherheit, keine Gefahr mehr. Ich bin im Krankenhaus. Lise? Lise! Machen Sie auf! Isab. Machen Sie auf! Wo kam der denn plötzlich her? Er beugt sich über mich und fasst mich bei den Schultern. Ich habe nicht viel Zeit. Wir stecken in einer Sackgasse. Niemand will wahrhaben, dass zwischen dem Angriff auf Sie und den Morden eine Verbindung besteht. Man beharrt darauf, dass Stefan Miguard der Mörder ist. Fingerabdrücke hat man keine gefunden. Ihr Angreifer muss Handschuhe getragen haben. Wie Sie, Isa. Ich spüre Ihre Handschuhe durch mein Nachthemd. Der Mörder läuft also noch frei herum. Wir beide wissen, dass er sich in Ihrer Nähe befindet. Er spürt, ich bin ihm auf den Fersen. Das macht ihn nervös. Er hat Angst. Aber ich kann die Verfolgung des Falls in der Öffentlichkeit nicht mehr rechtfertigen. Ich muss einen anderen Weg finden. Was erzählt er da? Geht er in den Untergrund oder was? Ich verstehe kein Wort. Kennen Sie die Legende von Isis und Osiris? Isis und Osiris? Ägypten und die Pharaonen? Bis bald, Lise. Seien Sie unbesorgt. Ich gebe auf Sie Acht. Das verspreche ich. Er streicht mir übers Gesicht. Was soll das? Schon wieder einer, der durchdreht. Bitte nicht Sie, Isa. Bitte nicht. Ich brauche Sie noch. Sie sind ja wach, Mademoiselle Andreoli. Sie müssen noch schlafen. Es ist erst 3. Keine Angst. Ich komme jede Stunde vorbei. 3 Uhr morgens? Kommissar Isar um 3 Uhr morgens in meinem Zimmer? War das eine Halluzination? Er nennt mich beim Vornamen und erzählt mir seltsame Dinge. Isis und Osiris. Soviel ich mich erinnere, wurde Osiris getötet und seine Leiche zerstückelt. Und Isis versuchte, ihn wieder zum Leben zu erwecken, indem sie die verstreuten Stücke einsammelte. Die Verstümmelung. Die Augen, die Hände, das Herz, die an den Leichen fehlten. Aber wer sollte da wiederbelebt werden? Der kleine Renaud etwa? Sollte Paul nach dem Mord an seinem Sohn wahnsinnig geworden sein und versuchen, ihn wieder zusammenzusetzen? Nein, das macht keinen Sinn. Die Mordserie hat schon früher begonnen. Außerdem, wie kann ich einen guten Freund verdächtigen? Hallo, Lise. Sie haben uns vielleicht einen Schrecken eingejagt. Tut es noch weh, Lise? Ich habe gestern Abend für dich gebetet. Leise, Virginie. Lise ist sehr müde. Der Kommissar ist tot. Weißt Virginie. Du, Lise? Der Clown mit den gelben Haaren. Halt den Mund. Du sollst Lise nicht aufregen. Er hat gestern Abend in seiner Wohnung in Paris einen Herzinfarkt erlitten. Inspektor Gassin hat es uns heute Morgen erzählt. Mich überläuft es kalt. Wenn Kommissar Isar gestern Abend um 9 Uhr zu Hause gestorben ist, wer war dann um 3 Uhr nachts hier bei mir? Er war ein alter Clown, hat mich immer ausgefragt nach dir und Yvette und Mama und Papa und Stefan. Ich hab die Nase voll von ihm gehabt. Naja, in ein paar Monaten wäre er ohnehin in Rente gegangen, sagt Gassin. Oh. Isar soll so alt gewesen sein, mit der Stimme unmöglich. Darum hat es Gassin ja auch so geärgert, dass Paris ihm Isar vor die Nase gesetzt hat. Ich will einen Stift, Papier und einen Stift. Ich balle und öffne die Faust und versuche seitlich mit dem Arm auszuholen. Pass auf das Glas! Ich habe das Glas vom Nachttisch gestoßen. Ich glaube, es regt sie auf, wenn man von Isa redet. Komm, wir gehen besser. Ja. Sie braucht Ruhe. Mein rechter Arm schmerzt. Was für ein köstlicher, lebendiger Schmerz. Bald kann ich einen Stift halten und mit den anderen kommunizieren. Aber mit wem? Wenn Isa nicht Isa ist. Ich habe viel geschlafen in den letzten Tagen und fühle mich deutlich besser. Morgen soll ich aus dem Krankenhaus entlassen werden. Doch kaum habe ich einen klaren Kopf, schon überfallen mich wieder die düsteren Gedanken. Noch immer läuft ein Serienmörder frei herum, der es auch auf mich abgesehen hat. Fast empfinde ich es als angenehm, dass Inspektor Gassin bei mir auftaucht. Man hat hier im Krankenhaus ein Päckchen für Sie abgegeben, Mademoiselle Andrioli. Da es keinen Absender trug, haben wir es vorsichtshalber auf dem Revier geöffnet. In dem Päckchen waren eine schwarze Hornbrille, ein paar Lederhandschuhe, ein gelber Schnurrbart und eine Perücke. Ich nehme an, Sie wissen, was das zu bedeuten hat. Dann war das wirklich ein falscher Issar, der sich bei mir eingeschlichen hat. Die Frage ist, warum diese Sachen an Sie geschickt wurden. Warum will sich dieser Betrüger gerade Ihnen offenbaren? Können Sie sich das erklären? Der echte Issar hat sich nie bei mir blicken lassen. Einfach deshalb, weil ich für seine Ermittlungen völlig uninteressant war. Nur der falsche Issar hat einen Zusammenhang zwischen mir, Virginie und den Morden gesehen. Glücklicherweise haben wir einen Fingerabdruck von ihm auf der Verpackung gefunden. Demzufolge handelt es sich um einen gewissen Antoine Mercier, genannt Tony, 38 Jahre alt. Tony? Virginies Vater? Der Kerl, der Hélène den Arm gebrochen hat, als Polizist verkleidet. Er wurde 1988 wegen Mordes verhaftet, für unzurechnungsfähig erklärt und in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Die Anklage gegen ihn lautete übrigens auf Mord an einem 8-jährigen Kind. Er wurde damals in einem anonymen Brief der Tat beschuldigt. Sein Anwalt plädierte zwar auf unschuldig, aber bei einer Hausdurchsuchung fand man genügend Indizien gegen ihn, um ihn zu verurteilen. Und jetzt kommt's. Tony Mercier ist seit über einem Jahr aus der Anstalt entflohen. Da hat Gassin also seinen Kindermörder. Alles, wirklich alles, deutet auf Tony alias Issar hin. Nur fällt es mir schwer zu glauben, dass er die Bestie sein soll. Seine Stimme und sein Tonfall waren so sympathisch. Hätte ich es nicht spüren müssen, wenn er der Mörder ist? Wir haben es jedenfalls mit einem äußerst gefährlichen Geisteskranken zu tun, Mademoiselle Andrioli. Und ich mache mir Gedanken über Ihre Sicherheit. Ich möchte nicht, dass Sie in der Stadt bleiben. Fahren Sie zu Ihrem Onkel, sobald Sie aus dem Krankenhaus entlassen werden. Schon wieder jemand, der mir rät, zu meinem Onkel zu fahren. Warum eigentlich nicht? Nach allem, was dort geschehen ist, denke ich mit Unbehagen an zu Hause. Wenn Sie einverstanden sind, bespreche ich alles mit Ihrer Haushälterin. Da sind Sie ja. Habe ich meine Brille und Ihren Schal? Paul hat angeboten, Yvette und mich zum Flugplatz zu bringen. Entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen spät dran. Wo ist denn Paul? Wir holen ihn in der Bank ab. So, geben Sie mir den Rollstuhl, ich packe ihn in den Kofferraum. Und Virginie, wollte sie nicht auch mitkommen? Virginie hat heute länger Schule. Steigen Sie jetzt ein, Yvette. Ja, wir müssen uns beeilen. Ja. Was war das für ein seltsames Geräusch? Was ist das jetzt? Ich spüre etwas an meinen Lippen. Ein Glas? Nein. Nein. Nicht die Nase zu halten. Ich ersticke ja. Das nasse Zeug rinnt mir übers Kinn. Yvette, Hélène, warum helft ihr mir denn nicht? Ich... Wo bin ich? Anscheinend sitze ich in meinem Rollstuhl, denn unter meinem Finger spüre ich die Knöpfe. Ich drücke. Der Rollstuhl bewegt sich langsam vorwärts. Ein Raum, den ich kenne. Der Aufzug. Nein. Das kann doch nicht sein. Das ist ja, ich bin in Benoits kleiner Wohnung. Träume ich? Wer hat die Schlüssel? Wer hat gewusst, dass die Wohnung noch immer leer steht? Das Wohnzimmer, das Schlafzimmer mit dem großen Bett. Die Erinnerung schmerzt mich so, dass ich mich übergeben möchte. Es riecht muffig, abgestanden, aber auch nach etwas anderem. Ja, es stinkt. Ein Geruch nach verwestem Fleisch. Will man mich zum Wahnsinn treiben? Mir ist, als hätte man mich in Benoits eisiges Grab gestoßen. Ich stoße an etwas. Ich strecke meinen Arm aus. Da sind ja Beine. Beine in einer Hose. Kalt und leblos. Und daneben noch ein anderes Paar Beine in Nylonstrümpfen. Ich weiß, es sind Paul und Yvette. Und beide sind tot. Sie sitzen auf dem Sofa und ihre leeren, starren Augen sind auf mich gerichtet. Jemand kommt. Ich muss etwas unternehmen, mich verteidigen. Der Brieföffner auf Benoits Schreibtisch. Ein alter Türkendolch. Es kostet mich übermenschliche Kraft, aber ich schaffe es. Ich habe das Messer. Keine Angst. Ich bin da, Lise. Ich bin dir gefolgt. Issar. Der falsche Issar. Tony Mercier. Der Mörder, die Bestie. Er war also die ganze Zeit schon da, hat mich beobachtet. Warum hat er mich nicht schon früher umgebracht? Keine Bewegung oder ich schieße. Hélène, Gott sei Dank. Geh weg von ihr, Toni. War nicht sehr klug von dir, hierher zu kommen. Hélène, leg die Waffe weg. Oh nein. Wenn du abdrückst, wirst du Virginie nie wiederfinden. Was erzählst du da? Virginie ist in der Schule. Ich habe sie abgeholt und versteckt. Wirf die Waffe weg. Niemals, du Schwein. Ich werde es aus dir herauskriegen. Das verspreche ich dir. Er ist also tatsächlich die Bestie. Ach, wenn ich etwas tun könnte... Wenn es mir gelingt, den Arm zu heben, dann könnte ich ihm das Messer in den Oberschenkel rammen. Es ist unsere einzige Chance. Ah! Lise, warum hast du das getan? Bravo, Lise. Ah. Sie entwickeln sich. Umso besser, jetzt lässt er sich leichter fesseln. Brav, Toni. Ah. Ganz brav. Vielleicht verblutest du ja. Dann bleibt dir viel erspart. So, und nun lassen Sie das Messer los, Lise. Sonst verletzen Sie womöglich noch jemanden. Nein! Ich will das Messer nicht loslassen. Ich umklammere den Griff. Also wirklich, Elise, das ist doch lächerlich. Lass es nicht los, Lise. Auf keinen Fall. So viel steht fest. Der Typ ist mehr als verrückt. Nicht nur, dass er mich plötzlich duzt. Lise, du musst mir glauben. Virginie wusste nicht, dass ich ihr Vater bin. Und? Was ändert das? Aber ja, das ändert alles. Virginie hatte nicht den geringsten Grund, jemanden zu schützen, den sie nicht kannte. Also lügt Toni nicht. Aber dann? Dann bleibt nur eine Möglichkeit. Ah, Monsieur Jean, was für ein Zufall. Hélène, aber wieso sind Sie denn hier? Haben Sie mich zu einer dringenden Reparatur gerufen? Nein. Ich bin immer noch wie betäubt von dem, was ich höre. Hélène. Meine Freundin Hélène. Sie soll eine Mörderin sein? Was ist mit Yvette? Sie wurde von Hélène niedergeschlagen. Ist sie tot? Nein, sie lebt. Ich habe sie herbestellt. Kein überflüssiges Gequatsche. Hier auf Sofa, Jean, neben Yvette. Hélène, was? Strecken Sie die Hände und Füße vor. So, so. Was machen Sie da? Sie hat sie alle umgebracht. Zuletzt ihren eigenen Mann. Klappe, verdammter Scheißkerl. Nein, ich kann es nicht glauben. Fällt Ihnen nicht auf, wie es hier stinkt? Sie sind widerlich. Sehen Sie nicht das, Paul? Ich spreche nicht von Paul. Ich spreche von den Reliquien. In dem schwarzen Kasten dort auf dem Regal. Toni? Hélène, möchtest du ihn nicht aufmachen? Idiot! Was meint er damit? In diesem Kasten, Monsieur Jean, befinden sich liebe Erinnerungsstücke. Hör auf! Die Ohren von Victor de la Rue, die Hände des kleinen Michel Massenet. Hör auf, das ist meins. Der Skalp von Charles-Éric Galliano. Toni, du hast kein Recht. Der Penis... von Joris Lavenac. Hören Sie auf. Das Herz von Mathieu Golbert. Hör auf, das ist mein... Und die dunklen Augen von Renaud von Stahl. Das ist nicht wahr. Auf deren Netzhaut sich vielleicht ganz zuletzt noch das Gesicht seiner mörderischen Stiefmutter eingeprägt hat. Du darfst das nicht. Öffne den Kasten, Hélène. Darauf kommt es nun auch nicht mehr an. Mach schon. Zeig uns deine Schätze. Isis und Osiris. Jetzt verstehe ich. Mein Gott. Paul war sehr unhöflich. Ist ja. Ihm hat meine Sammlung überhaupt nicht gefallen. Er hat mich angeschrien und ganz schreckliche Dinge gesagt. Ich mag es nicht, wenn man mich anschreit. Und Stefan? Warum hast du ihn umgebracht? Er wurde lästig. Außerdem kriegte er Schiss, als er hörte, dass die Polizei nach einem weißen Kombi sucht. Er wusste, dass ich mir den Wagen häufig ausleihe. Sophie, Sophie, was hat Sophie Ihnen getan? Die Klatschbase wusste zu viel. Sie wusste von Benoit. Was heißt das, Sophie wusste von Benoit? Was konnte sie wissen? Da war ein Selbstmord doch die einfachste Lösung, oder? Ich kann es nicht fassen. Helene, das kann unmöglich wahr sein. Die Kinder, Stefan, Sophie, Paul, das sind 9 Menschen. Sie hatten nicht das Recht, mir Max wegzunehmen. 9 Menschen. Ich habe ihn so sehr geliebt. Wer ist Max? Er war mein Ein und Alles. Durch ihn sollte alles wieder gut werden. Durch ihn wollte ich die Prügel vergessen. Die ewige Angst. Die Gewalttätigkeit. Nach so viel Leid. Endlich Liebe. Du glaubst, wenn du Kinder umbringst, kannst du damit Leid durch Liebe ersetzen? Was weißt du schon von Liebe, du Stück Dreck? Du sagst, ich habe sie getötet. Ich sage, ich habe ihnen Leiden erspart. Ihnen Frieden gegeben. Den süßen Frieden des Todes. Aber wer ist Max? Ein Engel! Max war ein Engel. Aber genug. Das Thema ist beendet. Jetzt muss ich gehen. Tut mir leid, meine lieben Freunde. Aber euch kann ich leider nicht mitnehmen. Freut mich, eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Das Feuer der Freundschaft wird stets zwischen uns brennen. Lise, ich hoffe, dass Sie schrecklich leiden werden. Ich habe Sie immer gehasst. Ich weiß nicht, was er an Ihnen gefunden hat. Er? Der liebe Benoit. Er wollte Ihnen die ganze Geschichte nach dem Urlaub in Irland beichten. Aber leider hat er ja nicht mehr die Gelegenheit dazu gehabt. Kurz nachdem ich die Seele des kleinen Charles-Eric befreit habe, habe ich das erste Mal mit ihm geschlafen. Er wollte, dass ich Paul verlasse und wir zusammen weggehen. Aber ich konnte nicht. Renaud wurde 8 und sein Haar war so weich, so glänzend, genau wie das von Max. Sie verstehen, ich musste es tun. Benoit und Sie? Benoit hat mich betrogen? Benoit hat mich angelogen? Hören Sie nicht auf Sie, Lise. Benoit hat Sie geliebt. Aber Helene ließ einfach nicht locker. Sie klebte an ihm wie Pech. Sei still, woher willst du das wissen? Oh! Ich glaube, jetzt hat dir der Revolvergriff die Nase gebrochen. Aber Luft kriegst du noch, oder? Egal, bald brauchst du sowieso keine Puste mehr. Bald seid ihr alle eure Sorgen los. Lise braucht keinen Rollstuhl mehr. Toni muss nicht wieder zurück in die Irrenanstalt. Jean können seine Cholesterinwerte egal sein. Nun jammern Sie nicht, Jean. Ihre Yvette ist ohnmächtig. Sie wird sterben, ohne etwas zu merken. Ich spüre, wie mir die Tränen über die Wangen laufen. Benoit hat mich betrogen und ich werde bei lebendigem Leib verbrannt. Aber ich will nicht. Ich will nicht sterben. Ich spüre Hélène dicht neben mir. Mein Arm schnellt mit geballter Faust vor, trifft auf etwas Weiches. Lise! Halt das Messer senkrecht, damit ich die Fesseln durchschneiden kann. Schnell! Ich umklammere mit aller Macht den Griff des Messers. Konzentriere mich. Wie viel Zeit ist inzwischen vergangen? 2 Sekunden, 3 Sekunden, 1 Jahrhundert? Hélène läuft um mich herum. Ich spüre die Flammen. Sie fällt auf mich. Hilf, ich brenne. Alles ist gut. Du bist in Sicherheit. Und Hélène? Sie ist hineingefallen. Einfach hineingefallen. Was ist geschehen? Helene ist tot. Sie ist in das Messer gefallen. Gott sei ihr gnädig. Ich liege auf einer Bahre im Krankenhaus. Neben mir sitzen Inspektor Gasson und Toni, und aus dem Gespräch der beiden erfahre ich Details, die mich langsam die ganze schreckliche Geschichte verstehen lassen. Wie sind Sie dahinter gekommen, dass es Hélène war? Ich bin eigentlich nicht wirklich dahinter gekommen. Erst am Schluss, da habe ich das kapiert. Bedenken Sie, dass ich all die Jahre in der Anstalt saß und nicht wusste, ob ich nun den Mord an dem Kind begangen hatte, für den man mich verurteilte, oder nicht. Und das verstehe ich nicht. Ich habe damals so viel gesoffen, dass ich mich nicht erinnern konnte. Alle behaupteten, ich hätte den kleinen Charles-Éric Galliano erwürgt und skalpiert. Hélène, die Polizei, die psychiatrischen Gutachter. Mein Gott, und ich hatte ja auch tatsächlich schon so viele verrückte Dinge in meinem Leben getan, dass ich... Ach, naja. Erst nach einer Entziehungskur war ich imstande nachzudenken. Auch Hélène hatte eine traumatische Kindheit gehabt. Und ich wusste von ihrer immer wiederkehrenden Zerstörungswut. Einmal kam ich dazu, als sie wie besinnungslos auf Virginie einschlug. Wir haben uns geprügelt und sie brach sich den Arm. Später sagte sie zu mir, sie wisse nicht, was in sie gefahren sei und dass sie seit dem Tod von Max gelegentlich solche Ausfälle habe. Schon wieder dieser Max. Max? Max war Elins unehelicher Sohn, den sie mit 17 Jahren bekam. Was für ein Sohn? Von einem Sohn war bisher nie die Rede. Natürlich, er ist ja auch tot. Langsam. Ich kann Ihnen nicht mehr folgen. Also, fangen wir nochmal von vorne an. Ja, gerne. Als ich Hélène kennenlernte, machte ich gerade meine erste Entziehungskur. Und sie hatte 3 Selbstmordversuche hinter sich. Wir waren in der gleichen Therapiegruppe. Dort erfuhr ich, dass sie mit 17 ein Kind bekommen hatte und der Junge mit 8 Jahren gestorben war. Sie litt sehr darunter. Sie meinte, dieses Kind hätte alles wieder gut machen, alles Böse, das sie selbst in ihrer Kindheit erlebt hatte, auslöschen können. Und nun war es tot. Wissen Sie, woran der Junge gestorben ist? Soweit ich verstanden habe, war es ein Unfall. Und wer war der Vater? Unbekannt. Ich glaube aber, es war Elins eigener Vater. Er hatte sie jahrelang missbraucht. Mein Gott. Naja, ich dachte, ein neues Kind könnte sie vielleicht über den Verlust von Max hinwegtrösten. Und darum kam Virginie auf die Welt. Eine Zeit lang lief auch alles gut zwischen uns. Aber dann tauchte Paul auf. Elin fing eine Affäre mit ihm an. Und ich habe wieder angefangen zu saufen. Liebten Sie sie denn? Jedenfalls war ich verrückt nach ihr. Sie war wie eine Droge für mich. Ständig erinnerte sie mich an die Vergangenheit, an das Elend meiner Kindheit in Waisenhäusern und Erziehungsanstalten. Sie teilte mit mir das Geheimnis der Schläge, das Gefühl, ein Objekt zu sein, dem alles widerfahren kann, egal wann. Wenn du schläfst, wenn du isst, jederzeit kannst du geschlagen werden. Jederzeit kann sich die Schranktür hinter deiner Angst, deinen bepinkelten Beinen, deinem Hunger schließen. Verstehen Sie, Inspektor? Vielleicht. Ich glaube, ja. Und was passierte dann? Als die Polizei mich verdächtigte aufgrund eines anonymen Hinweises, trennte sich Hélène von mir und ging zusammen mit Paul und Virginie fort, in eine andere Stadt. Sind Sie nie auf die Idee gekommen, dass Hélène den Mord an dem kleinen Charles-Éric begangen haben könnte, für den man sie auch noch verurteilt hatte? Seltsamerweise nicht. Dann habe ich erfahren, dass Renaud, Pauls Sohn aus erster Ehe, ermordet worden war. Und noch andere Kinder. Ich geriet in Panik. Ich hatte das Gefühl, wieder einen Albtraum zu durchleben. Andererseits war ich mir ganz sicher, diese Morde konnte ich nicht begangen haben. Ich musste die Wahrheit herausfinden. Haben Sie sich deshalb als Kommissar Issa ausgegeben? Ja, nachdem der kleine Michel ermordet worden war. Ich wusste, dass er und Virginie Freunde waren. Ich musste einen Weg finden, um mir Fragen stellen zu können. Außerdem war Virginie mit Lise sehr vertraut. Vielleicht hatte sie ihr etwas erzählt. Darum also sein Interesse für mich. Wann kam Ihnen der Gedanke, dass Hélène die Täterin sei? Als Lise mit dem Messer attackiert wurde. Ich wusste, dass Hélène vorübergehend eine Affäre mit Benoît Delmar, dem Lebensgefährten von Lise, gehabt hatte. Und dass sie Lise hasste, weil Benoît sie ihr vorzog. Es ist schon merkwürdig, wenn du zur gleichen Zeit erfährst, dass dein Freund dich betrogen und dass er mit deiner Nebenbuhlerin Schluss gemacht hat. Und jetzt versuchen Sie sich vorzustellen, was Hélène empfunden haben muss, als sie Lise nach dem Unfall kennenlernte. An ihren Rollstuhl gefesselt. Ihre Rivalin war ihr schutzlos ausgeliefert. Was für ein Triumph. Triumph? Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, dass es ihr sehr schlecht ging und dass sie ein sehr unglücklicher Mensch war. Ich glaube übrigens nicht, dass sie wirklich wusste, was sie tat. Der Trieb war stärker als sie. Wenn sie ein Kind sah, das sie an Max erinnerte, musste sie es zerstören. Und was ist mit Stéphane Miguin? Den hat sie doch wohl auch auf dem Gewissen. Er war ebenfalls ihr Liebhaber. Und er wusste zu viel. Sie hatte immer wieder seinen weißen Kombi benutzt. Und zu allem hin, auch er hatte sich in Lise verliebt. Auch er zog Lise ihr vor. Inspektor Gassin, Sie werden am Telefon verlangt. Danke. Ich bin gleich wieder da. Du hast mich übrigens vor deinem Unfall oft in deinem Kino gesehen, Lise. Eigentlich jeden Abend. Das Bild eines großen, dunkelhaarigen Mannes steigt vor mir ab. Irgendwie musste ich die Zeit, die ich hier im Ort lebte, ja totschlagen. Außerdem fand ich dich damals schon sehr anziehend. Und später auch. Erinnerst du dich an die Gartenparty, als du geschlafen hast? Ich hoffe, du verzeihst mir. Soll man's glauben? Ich werde doch tatsächlich rot. Da bin ich wieder. Gut, dass Gassin zurückkommt. Wollen Sie wissen, woran Elaines Sohn Max gestorben ist? Es war kein Unfall. Er ist von zwei Jugendlichen, die unter Drogen standen, in einem Keller zu Tode gequält worden. Übrigens, Tony, was werden Sie Virginie sagen, wenn Sie sie nachher abholen? Sie hat jetzt nur noch Sie. Ich weiß es nicht. Dass ich ihr Vater bin und dass Paul und Elaine bei einem Brand ums Leben gekommen sind. Bestimmt hat sie gewusst, dass ihre Mutter die Mörderin war. Ja und? Wollen Sie sie vor Gericht stellen? Zwei Wochen sind vergangen. Elaine und Paul sind beerdigt worden in dem Familiengrab, das Paul beim Tod des kleinen Renault gekauft hatte. So liegen die Opfer mit ihrer Mörderin in einem gemeinsamen Grab. Yvette hat ihren Schädelbruch gut überstanden und Monsieur Jean machte ihr gleich, als sie wieder bei Bewusstsein war, einen Heiratsantrag. Aber die größte Sensation: Morgen früh um 8 Uhr wird mich Professor Cambrai operieren. Mein Onkel hat sich dafür eingesetzt. Und Tony, der neben mir sitzt und zärtlich meine Hand drückt. Seine große Hand auf meiner, meine Finger mit seinen verschränkt. Manchmal frage ich mich, wohin das führen soll. Auf was lasse ich mich da ein? Ich weiß es nicht. Ich mag mir darüber nicht den Kopf zerbrechen. Ich bin am Leben. Ich lebe. Im Dunkel der Wälder von Brigitte Aubert, zweiter Teil. Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Barbara Reitz. Bearbeitung Valerie Stiegele. Die Rollen und ihre Darsteller waren Elise Susanne Lothar, Yvette Gisela Keiner, Virginie Johanna Bergmann, Hélène Anna Magdalena Fizzi, Paul Matthias Leia, Jean Reinhard Schulert, Catherine Silke Nato, Toni Heinrich Schmieder, Inspektor Gassin, Bruno Winzen, Krankenschwester Gabriele Schulze, Sprecher Jakob Peuss. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Barbara Göbel, Regieassistenz Thomas Blockhaus, Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Dramaturgie und Redaktion Angela De Ciriaco-Sustorf.